auch was mit dabei haben. Ja, war schon klar, wie ich auf der anderen Seite stand, dass da irgendetwas im Argen war. Das Fahrrad von der Kollegin stand auch so lange hier vor der Tür.